Der Vortrag ist Bestandteil, also stand ja in der Ankündigung, ich promoviere oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich versuche zum Thema Geschlechterverhältnis und frühe kritische Theorie zu promovieren. Und promovieren ist ja häufig eine recht einsame Angelegenheit. Man ist irgendwie allein mit den Texten. Und umso mehr freut es mich eben, dass ich jetzt in dem Vortrag die Chance habe, auch einiges oder einen Teil von dem, womit ich mich aktuell beschäftige, vorzustellen. Und ich bin auch gespannt auf euer Feedback, eure Kommentare im Anschluss. Kurz zu dem, was ich hier vorhabe. Es kann, denke ich, nicht darum gehen, und das möchte ich vorher klarstellen, eine Theorie der Weiblichkeit oder eine Theorie des Geschlechterverhältnisses in der frühen kritischen Theorie hier vorzustellen. Und das, weil es das einfach meiner Meinung nach, und das ist zumindest mein momentaner Stand der Beschäftigung, in der frühen kritischen Theorie nicht zu entdecken gibt. Geschlecht war für die frühe kritische Theorie eben keine zentrale Analysekategorie, sondern wird immer wieder in versprengten Bemerkungen und Überlegungen thematisiert. Aber es gibt eben keine ausgearbeitete Theorie des Geschlechterverhältnisses. Letzteres wurde von feministischer Seite häufig als ein Indiz dafür gesehen, dass die kritische Theorie des Geschlechterverhältnisses als ein Herrschaftsverhältnis nicht wichtig genug nahm. Ich denke, dass dieser Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen ist, möchte ihn aber doch irgendwie durch zwei Hinweise relativieren bzw. in ein Verhältnis setzen. Der erste schließt an das an, was uns Heinz Guess heute Vormittag auch schon vorgestellt hat, also eine Theorie des Antisemitismus und die Bedeutung des Antisemitismus in der frühen kritischen Theorie. Ich denke, man muss immer sehen, dass die kritische Theorie, auch der Versuch einer kritischen Gesellschaftstheorie, vor, während und nach Auschwitz ist und mit Blick auf die industrielle, planmäßige Vernichtung von Menschen, eben weil sie als ja zu einer Gegenrasse zugehörig halluziniert wurden, denke ich, relativiert sich einfach tatsächlich die Bedeutung der Kategorie Geschlecht und das sowohl nach Seiten der Opfer hin als auch nach Seiten der Täterinnen und Täter. Das ist die eine Seite. Das andere ist und eigentlich quasi ein Hinweis, der in die eher gegenläufige Richtung geht, dass ich denke, dass dem Geschlechterverhältnis in der frühen kritischen Theorie auf einer eher hintergründigen Ebene, könnte man das vielleicht nennen, durchaus eine sehr hohe Bedeutung zugemessen wird. Das kommt jetzt nicht unbedingt darin zum Ausdruck, wie oft jetzt irgendwie von Frauen, von Männern, von Geschlecht explizit die Rede ist. Aber ich werde in meinem Vortrag versuchen zu zeigen, dass die kritische Theorie die Konstitution des bürgerlichen Subjekts eben doch in einem sehr engen Zusammenhang sieht mit bestimmten Bildern des Weiblichen, was im Umkehrschluss dann eben, denke ich, auch bedeutet, dass eine Kritik am bürgerlichen Subjekt zugleich eine Kritik des bürgerlichen Geschlechterverhältnisses beinhaltet und dass sich dazu eben auch schon Ansätze bei Adorno und Horkheimer finden. Was ich in meinem Vortrag tun möchte, ist einige Überlegungen von Adorno und Horkheimer zum Geschlechterverhältnis vorzustellen und dabei eben genauer nachzufragen, was sich mit diesen knappen Bemerkungen aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive anfangen lässt. Damit gehe ich eigentlich zwangsläufig über Adorno und Horkheimer hinaus, aber ich denke, das ist nicht illegitim, sondern vielmehr die Art und Weise, wie sich kritische Theoriebildung vollzieht. Ich versuche also in gewissem Sinne so die implizite Bedeutung, die Adorno und Horkheimer auch gar nicht so vielleicht eher erahnt haben, herauszuarbeiten, die sich in ihren Bemerkungen zu Geschlecht, zu Männern und Frauen, zum männlichen und weiblichen Charakter finden. Im Folgenden werde ich also einige Überlegungen der kritischen Theorie zu Subjektkonstitution, Charakterentwicklung und deren Zusammenhang mit Geschlecht vorstellen. Dabei werde ich zunächst vor allem auf die Dialektik der Aufklärung eingehen. Dort geht es eben um den männlichen Charakter und die zentrale Bedeutung, die Triebverzicht und damit zusammenhängende Vorstellung des Weiblichen für den männlichen Charakter haben. Das heißt, im ersten Teil geht es vor allem um Bilder bzw. Projektionen von Weiblichkeit in ihrer Bedeutung für die Konstitution des männlichen Selbst. Und im zweiten Teil meines Vortrags wird es dann stärker darum gehen, was Subjektkonstitution und Charakterentwicklung mit geschlechtlicher Arbeitsteilung beziehungsweise geschlechterdifferenten Praxen zu tun haben. Auch dazu findet sich in der Dialektik der Aufklärung ein bisschen was. Da werde ich dann aber auch noch stärker auf andere Schriften von Adorno eingehen. Grundsätzlich werde ich versuchen, immer wieder Bezüge zur Frauen- und Geschlechterforschung herzustellen und das in der Hoffnung, dass zweierlei erkennbar wird. Zum einen, dass die frühe kritische Theorie bereits ja im Kern vielleicht einzelne Überlegungen einer sich erst später entwickelnden feministischen Kritik vorwegnimmt. Zum anderen eben in der Hoffnung, dass deutlich wird, an welchen Punkten feministische Kritik auch heute es sich noch lohnen würde, für feministische Kritik an Gedanken der frühen kritischen Theorie anzuknüpfen. Noch kurz zum Aufbau meines Vortrags. Ich werde immer wieder mit Zitaten von Adorno und Horkheimer arbeiten. Die blende ich eben auf der Präsentation ein. Die Präsentation bildet aber eben meinen Vortrag nicht insgesamt ab, sondern ich werde dazwischen immer noch mal unterschiedlich lang auf diese einzelnen Zitate eingehen, die interpretieren und kommentieren. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat aus der Dialektik der Aufklärung, das die meisten von euch mit Sicherheit kennen und was ja auch für den Titel dieses Vortrags herhalten musste, das eben im Zusammenhang, also im Odyssee-Exkurs, im ersten Exkurs in der Dialektik der Aufklärung fällt. Und Alex Demiromitsch ging ja gestern schon auf dieses Bild, was hier dargestellt wird, ein. Also der an den Mast gefesselte Odysseus, der dem Gesang der Sirenen ohnmächtig, ohne dass er im Handeln eingreifen könnte, lauscht, weil er sich hat fesseln lassen. Und andererseits die Ruderer, die Arbeiter, denen er die Ohren verstopft hat, die von diesem Gesang nichts hören können. Alex Demirovich hat hier ja einfach das Klassenverhältnis nochmal betont in dieser Szene. Bei mir geht's jetzt eben eher darum, also wofür stehen die Sirenen, die ja auch sehr häufig als eine weibliche Gestalt dargestellt werden, so auch in dem Bild. Ja, das erste Zitat. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Die prototypische Verkörperung dieses Selbst, dieses identischen, zweckgerichteten, männlichen Charakters, stellt für Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung ja Odysseus dar. Ich denke, aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive stellt sich zunächst mal die Frage, was denn heißen soll, dass dieser Charakter als männlicher Charakter beschrieben wird. Ist es jetzt so zu verstehen, dass dieser männliche Charakter in der Biologie des Mannes begründet ist? Ich denke wohl kaum, weil es ist ja die Rede davon, dass dieser männliche Charakter im Rahmen eines furchtbaren Prozesses erst geschaffen wird, sich also erst im Laufe der Zeit entwickelt. Das heißt, der männliche Charakter, von dem Adorno und Horkheimer hier sprechen, ist als ein gesellschaftlicher Charakter zu verstehen. In Anlehnung an Simone de Beauvoir könnte man vielleicht sagen, man wird nicht als männlicher Charakter geboren, man wird einer. Daran schließt sich dann als nächste Frage natürlich an, wie wird man denn männlicher Charakter? Und auch erste Hinweise dafür finden sich eben in der Figur des Odysseus und in Adornos und Horkheimers Interpretation dieser Figur. Als zentral für die Entwicklung dieses männlichen Charakters wird in der Dialektik der Aufklärung das Moment der Trennung beschrieben. Und ich würde argumentieren, dass es dabei aus einer feministischen Perspektive um Trennung in mindestens zweierlei Hinsicht geht. Als Trennung von der Natur, das thematisieren Adorno und Horkheimer ja auch sehr ausführlich, und als Trennung von der Familie. Und dieses zweite Moment der Trennung, denke ich, das wird von Horkheimer und Adorno weitgehend vorausgesetzt. Oder zumindest thematisieren sie es nicht annähernd so ausführlich wie die Trennung von der Natur. Odysseus vollzieht also eine Trennung von der Natur, er unterwirft sich der Natur nicht, er schmiegt sich an die Natur allenfalls an, um diese zu überlisten, wie eben hier. Er hört zwar den Gesang der Sirenen, kann ihm aber eben nicht erliegen, und er widersteht eben auch diesen Verlockungen der Natur. Zum Moment der Trennung von der Familie, Horkheimer und Adornos Interpretation bezieht sich ja auf die Odyssee. Nun ist die Odyssee ja diese 10-jährige Irrfahrt, die Odysseus durchmacht, nachdem er aus dem Trojanischen Krieg zurückkehrt und eben zurück in sein Reich Ithaka und zu seiner Frau Penelope will. Das heißt, der Odyssee liegt ja schon die Trennung Odysseus von der Familie, geht ja zeitlich einfach voraus. Ich würde das so interpretieren, dass es also, um männlicher Charakter zu werden, erforderlich ist, die Enge des Hauses zu verlassen, sich in die Fremde zu begeben, sich den Gefahren und Verlockungen der Natur auszusetzen und diesen zu trotzen. Die Spaltung in privates und öffentliches Leben ist also konstitutiv für die Entwicklung des männlichen Charakters. Der Raum des Bekannten und Vertrauten muss verlassen werden, um in der Auseinandersetzung mit Fremden und Bedrohlichen ein gehärtetes und mit sich selbst identisches Selbst zu entwickeln. Und dieses Selbst kann dann eben wieder nach Hause zurückkehren, wo es, beziehungsweise vielleicht sollte man genauer von er sprechen, von den Daheimgebliebenen als derselbe anerkannt wird. Aus einer feministischen Perspektive ist es, denke ich, dann interessant, sich diese Anerkennungsszenen, also die, in denen sich die Anerkennung des Odysseus nach seiner Rückkehr vollzieht, und die auch Adorno und Horkheimer kurz erwähnen, genauer anzuschauen, weil man darin eben einiges über die Bedeutung des Weiblichen, wenn man es denn so nennen will, und ich werde in dem Vortrag immer wieder von dem Weiblichen, dem Männlichen sprechen, weil man eben in diesen Anerkennungsszenen einiges über die Bedeutung des Weiblichen für die Ausbildung des männlichen Charakters erfährt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ja der Odyssee eben dieser 10-jährigen Irrfahrt erstmal das Hinausziehen, das Verlassen des Reichs, seines Reichs eben und seiner Familie durch Odysseus vorausgeht, der eben in den Trojanischen Krieg zieht. In dieser Situation, wo Odysseus sein Reich verlassen hat, und das ist ja auch die Situation, in die er zurückkehrt, wird seine Frau Penelope eben von Freiern bedrängt. Die wollen sie heiraten und sich eben mit Penelope dann eben auch das Eigentum des Odysseus aneignen. Wobei ich sagen würde, auch Penelope fällt also eigentlich in das Eigentum des Odysseus. Die Freier wollen sich eben beiden bemächtigen, seiner Frau und damit gleichzeitig seines Reichs. Und in dieser Situation, wo seine Gattin eben von den Freiern bedrängt wird, gibt Odysseus sich jetzt, wenn er die Insel Ithaka betritt, nicht sofort als der, der er ist, eben der Herrscher dieser Insel zu erkennen, sondern er betritt sie als Bettler verkleidet. Zu dem Zeitpunkt weiß nur sein Sohn Telemachos, wer dieser Bettler denn wirklich ist. Und ich denke, es sind drei Anerkennungsszenen, die dann eben interessant sind. Dabei spielen drei verschiedene Gestalten eine Rolle, ein Tier und zwei Frauengestalten. Der erste, der Odysseus quasi instinktiv erkennt, trotz seiner Verkleidung, ist sein alter Hund. Die nächste Anerkennungsszene ist dann die Begegnung mit seiner alten Amme Eurykleia, also der Frau, die zwar Odysseus jetzt nicht geboren hat, die aber die soziale Mutterschaft ihm gegenüber eingenommen hat. Eurykleia erkennt ihren Herrn jetzt nicht instinktiv, anders als der Hund, sondern Penelope weist sie an, eben diesem dreckigen Bettler die Füße zu waschen. Und dabei entdeckt Eurykleia eben eine Narbe aus Kindheitstagen an Odysseus. Es ist also nicht der berühmte Mutterinstinkt, würde ich sagen, der die Amme ihren Odysseus erkennen lässt, sondern ein körperliches Merkmal. Und auch bei Penelope, die tut sich erstmal schwer, in dem Bettler ihren Gatten zu erkennen. Das thematisieren ja auch Adorno und Horkheimer. Sie bemerken knapp, dass sich eben bei ihr keine spontane, unwillkürliche Geste des liebevollen Erkennens findet. Vielmehr unterzieht Penelope Odysseus einem Test, den dieser dann eben auch erfolgreich besteht. Dabei geht es um das Ehebett. Penelope tut so, als wäre dieses Ehebett räumlich mobil, verschiebbar und nur Odysseus, der das selber geschreinert hat, kann wissen, dass das nicht geht. Und daraufhin weiß sie eben, ja, das ist tatsächlich irgendwie mein mehr oder weniger geliebter Mann. Also Penelope unterzieht Odysseus einen Test, den er erfolgreich besteht, und erst daraufhin erkennt sie in ihm den Fürsten von Ithaka und ihren eigenen Gatten an. Penelope steht also, und das schreiben auch schon Adorno und Horkheimer, nicht für die berühmt-berüchtigte weibliche Intuition. Vielmehr bedient auch sie die bürgerliche Gattin, als die Horkheimer und Adorno sie interpretieren, sich Ratio und List, ohne jedoch, das würde ich betonen, ohne jedoch, dass sie als bürgerliche Gattin eben Haus und Familie verlassen könnte. Ich denke, in Gestalt von Eurykleia und Penelope haben wir also die eine Bedeutung des Weiblichen für den männlichen Charakter. Als Mutter und Gattin kommt der Frau die Aufgabe zu, den männlichen Charakter aufzuziehen und zu pflegen, auf diesen zu warten, sein Eigentum in dessen Abwesenheit zu verteidigen und nach dessen Rückkehr das männliche Selbst anzuerkennen. Die andere, zweite Bedeutung des Weiblichen für den männlichen Charakter wird dagegen von den Sirenen, die wir hier auch im Bild sehen, repräsentiert. Die Sirenen stehen für die Lockungen der Natur. Sie versprechen nicht Anerkennung des männlichen Selbst, sondern verführen eben genau zur Aufgabe dieses mühsam und durch Triebverzicht zusammengehaltenen Selbst. Sie versprechen Lust und Wissen, was jedoch mit dem eigenen Tod bezahlt werden muss. Und um diese Gefahren wissen, greift Odysseus ja gerade auf List zurück und kann sich so dem Gesang der Sirenen ausliefern, ohne ihm zu erliegen. Worauf Adorno und Horkheimer in ihrer Interpretation der Odyssee also bereits hinweisen, ist, dass sich das männliche Subjekt in der Abgrenzung vom Weiblichen konstituiert, wobei dieses Weibliche wiederum als ein gespaltenes oder polarisiertes erscheint, nämlich als die sorgend anerkennende Frau und Mutter einerseits, für die eben Penelope und Eurykleia stehen, und die bedrohlich lockende quasi Natur, für die die Sirenen stehen, auf der anderen Seite. Bis hierher bin ich darauf eingegangen, welche Bedeutung das Weibliche also für den männlichen Charakter hat. Was wir aber noch nicht geklärt haben, ist, ob dieser männliche Charakter jetzt eben nur von biologischen Männern ausgebildet werden kann oder ob auch Frauen männlicher Charakter sein können. Und ebenfalls ungeklärt ist, ob es neben dem männlichen Charakter auch sowas wie einen weiblichen Charakter gibt. Dazu möchte ich weitergehen. Das kann man vielleicht nicht unbedingt gut erkennen. Die Szene soll Odysseus und Kirke darstellen. Kirke, die Zauberin, die Männer verführt und wenn sie ihrem Charme erliegen, sie dann eben in Tiere, die sieht man im Bild so ein bisschen unten, verwandelt. Über Kirke heißt es in der Dialektik der Aufklärung, dass sie sich als erster weiblicher Charakter bewährt. Über Penelope, dass sie nicht ruht, bis sie sich dem männlichen Charakter selber gleich gemacht hat. Ich denke, das können wir als erste Hinweise darauf nehmen, dass es aus der Perspektive von Adorno und Horkheimer der männliche Charakter also kein besonderes Privileg der Männer ist. Auch Frauen können ihn ausbilden. Gleichzeitig wird mit der Rede vom weiblichen Charakter angedeutet, was in einer auf Zweigeschlechtlichkeit basierenden Welt auch kaum anders zu erwarten war, dass sich also in einer ja durch Zweigeschlechtlichkeit strukturierten Welt durchaus geschlechtsspezifische Unterschiede in der Charakterbildung bzw. Subjektkonstitution finden. Bevor ich mich jetzt der Frage zuwenden möchte, unter welchen Bedingungen Frauen einen männlichen Charakter ausbilden, möchte ich zunächst genauer auf den weiblichen Charakter eingehen. Dabei wird es wiederum darum gehen zu klären, ob der weibliche Charakter nach Auffassung der kritischen Theorie in der weiblichen Natur bzw. Biologie begründet ist oder eben eher etwas mit einer geschlechterdifferenten gesellschaftlichen Praxis zu tun hat. Weil es wäre ja prinzipiell auch denkbar und für Feministinnen wäre das keine ganz neue Erfahrung, dass zwar durchaus jetzt der männliche Charakter als ein Gesellschaftscharakter erkannt wird, dass aber dann, sobald die Rede wieder vom Weiblichen oder von den Frauen ist, dass ja, die Theorie dann doch wieder sich in Naturalisierungsstrategien verfängt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also bin ich hier manchmal mit dem Mikro irgendwie zu weit weg oder versteht ihr mich immer gut? Okay. Ja, also es geht darum zu klären, ist der weibliche Charakter irgendwie vielleicht aus Sicht von Adorno und Horkheimer doch natürlicher und weniger gesellschaftlich als der männliche Charakter. Dazu findet sich in der Minima Moralia etwas. Dort heißt es, der weibliche Charakter und das Ideal der Weiblichkeit, nachdem er modelliert ist, sind Produkte der männlichen Gesellschaft. Das Bild der unentstellten Natur entspringt erst in der Entstellung als ihr Gegensatz. Der weibliche Charakter ist ein Abdruck des Positivs der Herrschaft, damit aber so schlecht wie diese. Ich deute dieses Zitat so, dass die kritische Theorie oder Adorno für diese nicht nur der männliche Charakter des Menschen, sondern auch der weibliche Charakter als ein Gesellschaftscharakter verstanden wird. Was am weiblichen Charakter als unentstellte Natur erscheint, ist eben tatsächlich bereits ein Resultat von Vergesellschaftung. Diesem Prozess von Vergesellschaftung ist Adorno zufolge jetzt eine Asymmetrie der Geschlechter eingebaut. Er bezeichnet diese Gesellschaft hier ja als männliche Gesellschaft. In der männlichen Gesellschaft bedeutet eben Weiblichkeit all das, was nicht männlich ist. Wenn Männlichkeit, wie wir ja gesehen haben, auf der Trennung von und Beherrschung der Natur basiert, dann rückt damit eigentlich Weiblichkeit schon fast zwangsläufig in eine größere Nähe zur Natur oder kann auch als Ort der angeblichen Bewahrung von Natur erscheinen. Adorno verwehrt sich in dem Zitat jedoch dagegen, eben diesen Schein für bare Münze zu nehmen. Männliche Herrschaft unterwirft ihm zufolge eben nicht eine unentstellte Natur, die als solche intakt bleibt, sondern die Herrschaft hinterlässt ihre Spuren auch und vielleicht auch gerade im Beherrschten. Das beherrschte Weibliche ist eben nicht mehr unentstellte Natur, sondern bereits gesellschaftliche Natur. Damit kann der weibliche Charakter für Adorno aber auch kein positiver Gegenpol zum männlichen Charakter sein, auf den sich Gesellschaftskritik affirmativ beziehen könnte. Eher könnte man sagen, dass weiblicher und männlicher Charakter als sowas wie geschlechtlich differente Ausdrücke von Herrschaft zu verstehen sind. Während sich eben der männliche Charakter in der Ausübung von Herrschaft konstituiert, könnte man sagen, konstituiert sich der weibliche Charakter als ein Beherrschter. Die Spuren der Deformation, wenn man es so nennen will, durch Herrschaft tragen jedoch beide, männlicher wie weiblicher Charakter. Adorno verbieten sich also sämtliche Positivierungen von Weiblichkeit. Dass Frauen in der männlichen Gesellschaft Nachteile erfahren, das stellt Adorno keineswegs in Frage. Er betont eben, dass daraus aber noch lange nicht folgt, dass sie deswegen die besseren Menschen wären. Wir gerade in den Anfängen von Frauenbewegung und Frauenforschung einige Feministinnen manchmal argumentierten und dabei eben auf sowas wie eine angeblich größere Friedfertigkeit von Frauen verwiesen, auf eine angeblich ein anderes Verhältnis zur Natur, was Frauen hätten. Solche Vorstellungen, wie damals in der Frauenforschung teilweise en vogue waren, verbieten sich Adorno. Und das tut er auch in dem Brief, den er 1937 an Erich Fromm schreibt. Dort entwickelt Adorno einige Ideen zum weiblichen Charakter, die jetzt wenig mit Natur, dafür umso mehr mit der bürgerlichen Gesellschaft und der Rolle, die diesen Frauen als Konsumentinnen zuschreibt, zu tun haben. In dem Brief vermutet Adorno, die Frau als glückliche Konsumentin. In diesem Brief vermutet Adorno, dass heute die Frau in gewissem Maße mehr vom wahren Charakter beherrscht wird als der Mann und dass sie als Agentur der Ware in der Gesellschaft fungiert. Im engsten Zusammenhang damit scheint mir zu stehen, dass die Frauen und ihr spezifisches Konsumentenbewusstsein sehr viel mehr als Kitt zu betrachten sind, als zum Beispiel die Familienautorität mit ihrer asketischen Sexualmoral, die heute längst brüchig ist, ohne dass dadurch etwas Entscheidendes am bürgerlichen Charakter geändert wäre. Adorno vermutet weiter, dass die Frau gerade durch ihren Ausschluss aus der Produktion besondere Züge des Bürgers, wenn auch andere, als der Mann entwickelt hat. Ging es bisher also um den weiblichen Charakter als Bild der Natur, als scheinbar natürlich, so rückt jetzt der weibliche Charakter in seinem unmittelbaren Zusammenhang mit der bürgerlichen Gesellschaft, mit dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in den Blick. Dieser Zusammenhang besteht aus der Sicht von Adorno, darauf werde ich später dann noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Dieser Zusammenhang zwischen weiblichem Charakter und bürgerlicher Gesellschaft besteht laut Adorno eben nicht so sehr darin, dass Frauen in den Produktionsprozess eingebunden werden. Dieser ist vielmehr weitgehend eine Domäne der Männer. Auch als vom Produktionsprozess Ausgeschlossene, argumentiert Adorno, entwickeln Frauen aber bürgerliche Züge, wenn auch eben vielleicht andere als der Mann. Mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung, also Adorno spricht hier ja eigentlich implizit, ohne das Wort zu verwenden, direkt von der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die Frauen eben die Hauptverantwortung für den familiären Konsum, für Einkauf, für Zubereitung von Nahrungsmitteln, von Bekleidung der Familie und so weiter zuweist. Aus der Sicht von Adorno sind Frauen also weniger als Produzierende, denn als Konsumentinnen in die bürgerliche Gesellschaft eingebunden, zumindest in diesem Zitat. Und mehr noch, also in dem Zitat erscheinen sie ja nicht nur als Konsumentinnen, sondern sie fungieren gar als Agentur der Ware in der Gesellschaft. Dass daran auch heute noch was dran ist, denke ich, kann man ja so relativ platt auch daran sehen, dass sich mit Frauenkörpern nach wie vor sehr gut beliebige Waren verkaufen lassen. Um hier wieder den Zusammenhang zur Frauenforschung herzustellen und zu manchen Thesen, die innerhalb der Frauenforschung vertreten wurden, hier vertritt Adorno ja eine ganz andere Interpretation der geschlechtlichen Arbeitsteilung und welche Folgen diese hat, als es teilweise in der Frauenforschung getan wurde. Dort wurde betont, dass eben die geschlechtliche Arbeitsteilung die Frauen ja auf reproduktive Tätigkeiten, auf Sorge für die Angehörigen verweist. Wurde eben argumentiert, dass diese Tätigkeiten, die Frauen zugewiesen werden, dazu führen, dass Frauen Orientierungen entwickeln würden, die sie in einem stärkeren Maße ein kritisches Verhältnis zur Gesellschaft entwickeln lassen, weil man sich ja zum Beispiel Kindern ganz anders zuwenden muss und da ganz andere Qualitäten von einem erfordert werden, nochmal als, ja, als wahre Arbeitskraft eben. Und darauf gründeten Feministinnen eben die Hoffnung, dass in der geschlechtlichen Arbeitsteilung vielleicht und in der Position, die Frauen dazugewiesen wird, auch ja gewisse positive Momente drinstecken könnten, die Frauen eben eher in ein transzendentes oder kritisches Verhältnis zur Gesellschaft treten lassen. Aus dieser erzwungenen, mehr oder weniger erzwungenen Distanz von Frauen zum Produktionsprozess lassen sich aber Adorno zufolge jetzt keine solchen Hoffnungen gründen. Die Hoffnung, dass die Welt an dem weiblichen Produktionswesen genesen möge, verbietet sich für ihn. Auch die weniger über Produktion, denn über Konsum vergesellschafteten sind eben dies, sie sind vergesellschaftet für Adorno. Auch sie entwickeln bürgerliche Züge, wenn auch eben vielleicht andere als der Mann. Sie stehen in keinem Fall transzendent zur Gesellschaft. Die Frau beziehungsweise der weibliche Charakter, also um soweit mal meine bisherigen Ausführungen zusammenzufassen, sind also der kritischen Theorie zufolge nichts Natürliches. Gleichzeitig erscheint der weibliche Charakter jedoch als Natur. Und wenn jetzt Subjektkonstitutionen wie die Dialektik der Aufklärung ja argumentiert, ganz zentral was mit der Trennung von und Beherrschung von Natur, oder Trennung von Natur und Beherrschung der Natur zu tun hat, dann stellt sich, denke ich, auch die Frage, was bedeutet das für die Möglichkeit einer weiblichen Subjektkonstitution, dass Frauen einfach in diese stärkere Nähe zur Natur gerückt werden? Also können Frauen dann überhaupt Subjekte werden, wenn doch eben Subjektwerdung, Subjektkonstitution diese Distanz von der Natur voraussetzt und Frauen gleichzeitig immer wieder auf die Natur rückverwiesen werden? Dazu findet sich in der Dialektik der Aufklärung folgendes Zitat, das die Frage zunächst mal eindeutig zu beantworten scheint. Da heißt es, die Frau ist nicht Subjekt, sie produziert nicht, sondern pflegt die Produzierenden, ein lebendiges Denkmal längst entschwundener Zeiten der geschlossenen Hauswirtschaft. Ihr war die vom Mann erzwungene Arbeitsteilung wenig günstig. Sie wurde zur Verkörperung der biologischen Funktion, zum Bild der Natur, in deren Unterdrückung der Ruhmestitel dieser Zivilisation bestand. Wenn Adorno und Horkheimer davon sprechen, dass Frauen zur Verkörperung der biologischen Funktion wurden, zum Bild der Natur, in deren Unterdrückung der Ruhmestitel dieser Zivilisation bestand, dann geht es zunächst in dieselbe Richtung wie das Zitat aus der Minima Moralia, was wir ja schon hatten, nämlich dahin, dass Frauen eben in der bürgerlichen Gesellschaft in den engen Zusammenhang mit Natur gerückt werden. Ich denke, in diesem Zitat rücken jetzt aber auch nochmal Begründungen für diese Assoziation von Frauen mit Natur in den Blick. Und dabei kommen Adorno und Horkheimer bereits, denke ich, späteren feministischen Diagnosen ein Stück weit nahe, die eben auch auf einen Zusammenhang zwischen dieser angeblich stärkeren Naturnähe von Frauen begründet in eben der Körperlichkeit, der Gebärfähigkeit von Frauen verweisen und einer damit zusammenhängenden Minderbewertung des Weiblichen. Adorno und Horkheimer beobachten eben, dass Frauen auf ihre Körper, auf ihre Reproduktionsfähigkeit reduziert werden. Sie werden eben zur Verkörperung der biologischen Funktion, zum Bild der Natur. Zivilisation hält sich aber ja gerade eben was darauf zugute, sich von solcher Naturhaftigkeit befreit zu haben. Und ich denke, wenn man dann irgendwie psychoanalytisch argumentiert, dann wird deutlich, dass entsprechend irgendwie, wenn Zivilisation sich gerade dadurch konstituiert, dass es vermeintlich geschafft hat, sich von Natur zu distanzieren, sich von der zu lösen, dann muss natürlich all das, was immer wieder auf diese Natur verweist und an das Kreatürliche, Natürliche des Menschen, was daran erinnert, das muss ein Unbehagen bedeuten, weil es die eigene These, dass man sich ja von der Natur entfernt hat, diese jetzt beherrscht, immer wieder in Frage stellt. Ich würde also sagen, dass die Frau als Verkörperung der biologischen Funktion eben immer wieder an dieses kreatürlich-natürliche des Menschen, an die Eingebundenheit des Menschen in die Natur verweist, und eben genau, weil sie daran erinnert, darin ein Grund für die Abwertung des Weiblichen oder von Frauen zu suchen ist. Entschuldigung. Angedeutet ist in dem Zitat auch eine Kritik der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Diese wird nicht als eine natürliche verstanden, sondern als eine vom Mann erzwungene beschrieben. Das heißt, aus Sicht von Adorno und Horkheimer ist es nicht eine körperliche oder ja auch immer bedingte Prädestiniertheit von Frauen, die sie auf reproduktive Tätigkeiten verweist oder zumindest nicht in erster Instanz eine körperliche Prädestiniertheit, sondern vor allem männliches Herrschaftsinteresse. Ich denke, es ist Adorno und Horkheimer zugute zu halten, dass sie hier bereits ansatzweise sowas wie eine Kritik der geschlechtlichen Arbeitsteilung formulieren. Man muss aber gleichzeitig auch festhalten, dass diese Kritik, und das wurde von feministischer Seite ja auch verschiedentlich eingewandt, unter anderem von Regina Becker-Schmidt, dass diese Kritik der geschlechtlichen Arbeitsteilung, wie sie sich in dem Zitat findet, deutlich zu kurz greift. Weil es ist ja hier davon die Sprache, dass die Frau nicht produziert. Davon die Rede, dass die Frau nicht produziert, sondern lediglich die Produzierenden pflegt. Und ich denke, Das ist im Grunde genommen ist das keine Kritik der geschlechtlichen Arbeitsteilung, sondern es bleibt stehen bei der Kritik von einem Ideal, vielleicht geschlechtlicher Arbeitsteilung. Adorno und Horkheimer reflektieren aber zumindest hier nicht, ob dieses Ideal der verhäuslichten Frau denn überhaupt jemals der geschichtlichen Realität entsprochen hat. Also wenn man nur zwei Beispiele nehmen will, es macht zum Beispiel auf die Situation bezogen von schwarzen Sklavinnen auf den Baumwollplantagen in den Südstaaten, denke ich, irgendwie ist es Blödsinn, dazu von zu sprechen, dass diese Frauen nicht in den Produktionsprozess einbezogen gewesen wären, sondern nur die Produzierenden gepflegt hätten. Und das Gleiche gilt natürlich für die Situation von Arbeiterinnen, gerade im Frühkapitalismus, wo Frauenarbeit die Regel war. Wenn Adorno und Horkheimer also behaupten, dass die Frau nicht produziert, sondern lediglich die Produzierenden pflegt, oder in unserer heutigen Diktion könnte man sagen, dass Frauen ausschließlich in der Reproduktionssphäre aktiv sind, dann trifft diese Charakterisierung also eben, wenn man es historisch betrachtet, allenfalls auf sehr kleine Schichten, eine sehr kleine Schnittmenge von Frauen zu, nämlich vielleicht auf bürgerliche Frauen in der liberalen Phase des Kapitalismus, also so ausgehend des 19. Jahrhunderts. Und dann vielleicht nochmal auf die 1950er Jahre, wo ja dieses Modell der Hausfrauenehe tatsächlich über sehr weite, unterschiedliche Schichten sehr weit verbreitet war, aber einfach nicht für den Großteil der historischen Entwicklung. Ich denke, daraus muss man die Konsequenz ziehen, dass der Zusammenhang zwischen geschlechtlicher Arbeitsteilung und Nichtanerkennung von Frauen als Subjekte noch mal präziser zu fassen ist, als es die Dialektik der Aufklärung hier tut. Man könnte, so argumentiert Regina Becker-Schmidt, die ja bei Adorno selber studiert hat und später dann Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Hannover war. Ich würde mich da Regina Becker-Schmidt anschließen, die argumentiert, dass der Subjektstatus von Frauen nicht deshalb prekär ist, weil Frauen sämtlicher Klassen über lange Zeit unterschiedslos von der Produktion ausgeschlossen waren, wie Adorno und Horkheimer hier eben suggerieren. Sondern ich würde sagen eher, also, und das macht die Sache natürlich noch mal komplizierter, ich glaube, dass eher das Verweisen von Frauen auf reproduktive Tätigkeiten, also die gesellschaftliche Vorstellung, dass sowas Frauenarbeit ist, dass das den Status von Frauen als Subjekten tangiert und auch als Produzierende, wo ja typische Frauenberufe häufig schlechter bezahlt sind, weniger qualifiziert, prekärer. Das heißt, ich würde argumentieren, dass es nicht so sehr der reale Ausschluss von der Produktion ist, wie Adorno und Horkheimer hier nahelegen, sondern die häufig der Realität widersprechende Vorstellung, dass Frauen nicht oder zumindest nicht gleichermaßen wie Männer in der Produktion aktiv wären, dass diese Vorstellung dann wieder die Akzeptanz von Frauen als Subjekten tangiert. Wenn jetzt auch die Vorstellung von geschlechtlicher Arbeitsteilung in der kritischen Theorie teilweise ungenügend bleiben, so geht Adorno doch immerhin nicht davon aus, dass die Vergesellschaftung von Frauen auf Konsum beschränkt bleibt. Vielmehr reflektiert er in dem nächsten Zitat, ist aus dem Aphorismus Ausgrabung, wieder in der Minima Moralia, auch eine zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen. Also wobei Adorno eben davon ausgeht, also wenn er jetzt eine zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen diagnostiziert mit dem Übergang vom Liberalen zum Spätkapitalismus, dann spricht er im Grunde genommen ja irgendwie von den bürgerlichen Frauen, die vorher tatsächlich nicht in der Produktion aktiv waren, weil die Arbeiterinnen standen auch im liberalen Kapitalismus, einfach weil die Löhne so gering waren, mussten die Frauen ja arbeiten und waren auch damals in die Produktion involviert. In dem Aphorismus heißt es, dass die sogenannte Frauenfrage durch die Auflösung der männlich-liberalen Konkurrenzwirtschaft, durch den Anteil der Frauen am Angestelltentum, in dem sie so selbstständig sind wie die unselbstständigen Männer, durch die Entzauberung der Familie und die Lockerung der Sexualtabus an der Oberfläche nicht mehr akut sei. Zugleich aber hat der Fortbestand der traditionellen Gesellschaft die Emanzipation der Frau verbogen. In der Zulassung der Frauen zu allen möglichen überwachten Tätigkeiten verbirgt sich die Fortdauer ihrer Entmenschlichung. Sie bleiben im Großbetrieb, was sie in der Familie waren, Objekte. In diesem Zitat reflektiert Adorno also Veränderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Ablösung der Familienunternehmen der liberalen Phase des Kapitalismus durch Großkonzerne und Monopole, die damit einhergehende Zunahme an Angestelltenverhältnissen und die Öffnung dieser Positionen für Frauen, Veränderungen der Familie und der Sexualmoral. Dabei wird jedoch betont von Adorno, dass dieser aus seinen Augen eben, weil er nur bürgerliche Frauen im Blick hat, dass dieser angeblich erstmalige Zugang von Frauen zur Sphäre der Erwerbstätigkeit diesen eben keineswegs die Möglichkeit eröffnet, Subjekt zu werden. Vielmehr bleiben sie ihm zufolge also Objekte. Wenn ihr euch jetzt an das vorangegangene Zitat erinnert, wo ja argumentiert wurde, dass Subjektstatus was mit Zugang zur Produktion zu tun hat, dann stellt sich jetzt irgendwie in Bezug mit dem Zitat so die Rolle, ist da nicht irgendwo ein Widerspruch? Also einerseits wird argumentiert, Frauen sind keine Subjekte, weil ihnen der Zugang zur Produktion verwehrt ist. Und jetzt irgendwie wird diagnostiziert, okay, sie erhalten Zugang zur Produktion, sie bleiben aber doch nur Objekte. Ich würde sagen, also dieser erstmals, was da erstmal als Widerspruch erscheint, löst sich auf, wenn man sich vor Augen hält, dass das bürgerliche Subjekt ja immer zugleich ein Objekt ist. Einerseits, und vielleicht am leichtesten ersichtlich, wenn man sich das bürgerliche Subjekt als ein konsumierendes, also das bürgerliche Subjekt als ein Konsumierendes sieht, ist es ganz leicht ersichtlich, denke ich, dass es ein Objekt ist des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, weil dieser Freiheit des konsumierenden Subjekts sind ja klare Grenzen gesetzt, zum Beispiel durch die Begrenztheit des Angebots an Waren auf dem Markt oder auch durch mein Geld und damit die Begrenztheit der Möglichkeit zur Aneignung von Waren. Aber nicht nur als ein konsumierendes, sondern auch als ein produzierendes ist das bürgerliche Subjekt zugleich ein Objekt. Denn der Zweck zur Produktion wird ja eben nicht von dem Produzierenden selber gesetzt. Er unterliegt vielmehr dem automatischen Subjektkapital. Produziert wird, um Wert zu verwerten. Und damit ist eben aus der Sicht der frühen kritischen Theorie oder aus einer marxischen Sicht eben auch das Produzierende männliche, bürgerliche Subjekt immer zu gleichen Objekt, ein Objekt des Produktionsprozesses. Und das erklärt eben auch, warum Frauen jetzt eben nicht als Subjekte, sondern als Objekte wieder thematisiert werden. Wenn Adorno schreibt, dass die Emanzipation der Frau durch den Fortbestand der traditionellen Gesellschaft verbogen wird, dann meint er eben genau das, dass eben statt einer umfassenden Emanzipation oder Emanzipation im emphatischen Sinne, die mit dem Status der Menschen als Objekte des gesellschaftlichen Produktionsprozesses brechen würde, dass lediglich eine Emanzipation der Frau zum unmittelbaren Objekt des Produktionsprozesses erfolgt. Wenn Adorno jedoch schreibt, dass sich in dieser Zulassung der Frauen zu allen möglichen überwachten Tätigkeiten die Fortdauer ihrer Entmenschlichung verbirgt, dann denke ich, geht er gleichzeitig etwas vorschnell über Veränderungen hinweg, die doch zumindest aus der Sicht von Frauen oder aus einer feministischen Perspektive durchaus gewichtige sind. Weil mit dieser Formulierung der fortdauernden Entmenschlichung von Frauen betont Adorno ja das Moment der Kontinuität, was vielleicht eher als eine Kontinuität qua Diskontinuität zu sehen wäre, denke ich. Weil die Entmenschlichung, von der er da spricht und von deren Kontinuität der Entmenschlichung er spricht, die Entmenschlichung der Frauen als Reproduzierende in der Familie ist ja nochmal eine andere, von einer qualitativ anderen Art auch als die Entmenschlichung von Frauen als Produzierende. Der Unterschied besteht ja genau darin, dass Frauen jetzt nicht mehr nur Objekte innerhalb personalisierter Subjekt-Objekt-Verhältnisse sind, dass die Frau unmittelbar eben der Herrschaft ihres Mannes, Vaters, Bruders unterliegt, sondern hier entstehen ja eigentlich neue Subjekt-Objekt-Verhältnis oder Frauen haben Zugang zu einem neuen Subjekt-Objekt-Verhältnis von einem versachlichten, depersonalisierten Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und das ist ja ein Unterschied, den die kritische Theorie an anderer Stelle, also dieser Übergang oder das Charakteristische für die bürgerliche Gesellschaft sind ja genau diese versachlichten Herrschaftsbeziehungen und Subjekt-Objekt-Verhältnisse im Gegensatz zu früheren Gesellschaftsformen, in denen eben personalisierte Abhängigkeitsverhältnisse im Mittelpunkt standen. Und ich denke, dass Adorno hier in Bezug auf Frauen diesen Unterschied, eben den er an anderer Stelle ja sehr wohl thematisiert, ein bisschen sehr unter den Tisch fallen lässt. Und man könnte vielleicht auch fragen, also warum passiert Adorno das irgendwie genau dann, irgendwie, wenn es jetzt um Frauen geht, dass hier die Kontinuität von Herrschaft beschrieben wird, während es doch eher eben, das meinte ich mit Kontinuität qua Diskontinuität, also ein Übergang von einer personalisierten zu einer versachlichten Herrschaft geht. Um wieder auf den Anfang dieses Zitats zurückzukommen, wo von einer Scheinlösung der Frauenfrage durch Erwerbstätigkeit die Rede ist, in der Frauen eben nur so selbstständig sind wie die unselbstständigen Männer. Dieser Scheinlösung der Frauenfrage gegen diese verbogene Emanzipation hält Adorno an dem fest, was er nennt, die Möglichkeit der vollen Verwirklichung des Menschenrechts, einer Emanzipation der Frau, Kraft der Emanzipation der Gesellschaft. Was genau unter einer solchen Emanzipation der Frau, Kraft der Emanzipation der Gesellschaft zu verstehen ist, darüber erfahren wir bei Adorno relativ wenig. Und das hat ja Dirk auch vorhin schon ausgeführt, also diese positive Utopie oder das Ziel, die versöhnte Gesellschaft oder wie auch immer, also was es da für Wendungen in der kritischen Theorie gibt, das wird nicht substanziell beschrieben. Überzeugt eben davon, dass uns in einer verdinglichten Welt nur verdinglichte Kategorien zur Beschreibung eines befreiten Zustands zur Verfügung stehen, hält sich Adorno eben genau damit zurück, solche Beschreibungen zu versuchen. Es gibt jedoch eben immer wieder Stellen, wo dann eben negativ aufscheint, wie denn dieser versöhnte Zustand aussehen würde. Und diese Stellen gibt es auch wieder mit Bezug aufs Geschlechterverhältnis. Zum Beispiel heißt es in Bezug auf die Ehe bei Adorno an einer Stelle: Eine anständige Ehe wäre erst eine, in der beide ihr eigenes unabhängiges Leben für sich haben, ohne die Fusion, die von der ökonomisch erzwungenen Interessengemeinschaft herrührt, dafür aber aus Freiheit die wechselseitige Verantwortung füreinander auf sich nehmen. Was hier anklingt und so ein bisschen substanzieller macht, was denn mit dieser Emanzipation der Frauenkraft, der Emanzipation der Gesellschaft gemeint sein könnte, was hier anklingt, ist eben, dass Emanzipation auf eine Gesellschaft jenseits von Privateigentum, von ökonomischer Notwendigkeit und offensichtlich auch jenseits von Hierarchien im Geschlechterverhältnis verweist. Denn es wird ja davon gesprochen, dass beide, also Mann und Frau, ihr eigenes unabhängiges Leben für sich haben und eben aus Freiheit gegenseitige Verantwortung füreinander übernehmen. Oh, jetzt habe ich es größer gemacht, ohne das zu wollen. Eine solche Gesellschaft, das klingt auch in dem Zitat an, wäre eben keine von Monaden, die nichts miteinander zu tun haben. Es ist ja eben davon die Rede, dass die Partnerinnen und Partner wechselseitige Verantwortung füreinander übernehmen. Noch wäre das eine, in der eben Zusammengehörigkeit, wie es in manchen romantischen Vorstellungen von Liebe mitschwingt, dass Zusammengehörigkeit als eine Verschmelzung von Liebenden zu einer Person gedacht wird. Vielmehr ist hier ja eben vom eigenen unabhängigen Leben aller Beteiligten der Rede. Verbundenheit und wechselseitige Verantwortung würden also in diesem emanzipierten Zustand, ist das falsche Wort, Verbundenheit und wechselseitige Verantwortung würden in dieser emanzipierten Gesellschaft nicht mehr ökonomischen Zwang entspringen, sondern eher einer bewussten Entscheidung für den oder die andere. An die Stelle der einseitigen Anerkennung Odysseus durch Penelope würde eine wechselseitige Anerkennung treten, die spontan und spezifisch ist, an bestimmte Züge der geliebten Person geknüpft und nicht an das erfolgreiche Bestehen eines Tests. Ich denke, so viel könnte man zu Adornos Vorstellung von Frauenemanzipation sagen. So viel Substanzielles, Positives. Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich nochmal einige Überlegungen anstellen, was ich mit der frühen kritischen Theorie aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive jetzt anfangen lassen. Damit möchte ich auch nochmal einige zentrale Punkte meines Vortrags kurz aufgreifen, aber auch andeuten, was ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht ausführen konnte. Ich denke, es sollte deutlich geworden sein, dass ich davon ausgehe, dass man über die frühe kritische Theorie hinausgehen muss, was deren Analyse geschlechtlicher Arbeitsteilung angeht. Diese erwies sich, wie ich ja gezeigt habe, schon für die Zeit, in der die kritische Theorie formuliert wurde, als unzureichend, eben wenn davon ausgegangen wurde, dass erst Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen in die Produktion eintreten. Nachdem diese Analysen geschlechtlicher Arbeitsteilung also schon für den zeitlichen Kontext, in dem sie formuliert worden, unzureichend sind, denke ich, sind sie auch wenig geeignet, Veränderungen, die sich seitdem in der geschlechtlichen Arbeitsteilung vollzogen haben, adäquat zu reflektieren. Und damit meine ich eben zum Beispiel diese Veränderung weg vom Modell der Hausfrauenehe hin zu einem Doppelverdienerhaushalt, der, denke ich, heute eigentlich die Regel ist. Also die Analyse geschlechtlicher Arbeitsteilung in der frühen kritischen Theorie ist mit Sicherheit ungenügend. Was die frühe kritische Theorie dagegen aus meiner Sicht für feministische Theorie interessant macht, sind ihre Ausführungen zur Konstitution des bürgerlichen Subjekts. Wie ich versucht habe, hier ein Stück weit herauszuarbeiten, ist, dass sich in der Dialektik der Aufklärung eben Überlegungen finden, die in die Richtung gehen, dass das Geschlechterverhältnis, beziehungsweise genauer gesagt, bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit, diese für das bürgerliche Subjekt konstitutiv sind. Nämlich eben also dieses sorgend anerkennende Weibliche einerseits und das bedrohlich verführerisch mit Natur assoziierte verderbende Weibliche auf der anderen Seite. Die Konstitution des bürgerlichen Subjekts hat aber eben laut der Dialektik der Aufklärung auch nicht nur was mit diesen beiden Bildern von Weiblichkeit zu tun, sondern worauf ich in meinem Vortrag eben nicht eingehen konnte. Die Konstitution des Subjekts geht auch einher mit einer spezifischen Form von Rationalität, der instrumentellen Vernunft. Diese Form der Rationalität, die von Abstraktion und Entsinnlichung gekennzeichnet ist, wird von Adorno und Horkheimer bisweilen als patriarchal bezeichnet. Bürgerliche Subjektkonstitution und die Entwicklung instrumenteller Vernunft gehen aus der Perspektive der Dialektik der Aufklärung, also aus demselben historischen Prozess hervor. Beide besitzen dabei auch eine geschlechtliche Dimension. In beide gehen eben patriarchale Herrschaftsansprüche ein. Und deswegen denke ich, also ich würde vorschlagen, die Dialektik der Aufklärung nicht nur als eine geschlechtsneutral gedachte kritische Perspektive auf die Entwicklung des bürgerlichen Subjekts zu sehen und als eine Kritik an der geschlechtsneutral verstandenen Rationalität, sondern ich denke, dass in der Dialektik der Aufklärung eigentlich auch schon jeweils in dieser Subjektkonstitution und in der Rationalität auch nochmal Perspektiven angedeutet werden, die eine Möglichkeit bieten könnten zu einer gesellschaftstheoretisch fundierten Kritik des Geschlechterverhältnisses zu kommen. Aber ausgearbeitet finden die sich da mit Sicherheit nicht. Und es gibt da einzelne Überlegungen, auch in der Entwicklung feministischer Theorie, die da manche Aspekte weiter ausgebaut haben. Ich denke aber, das wäre ein Feld, was man noch weiter beackern müsste. Und in die Richtung wird zu denken Sinn machen. Ja. Ja, dann danke ich dir erstmal für deine Ausführungen und wir haben gehabt die Gelegenheit zur Nachfrage bzw. dazu Diskussionsbeiträge zu leisten. Okay, ich wollte einfach vielleicht nochmal so einen Zusammenhang zu heutigen Theorien herstellen oder danach fragen. Also nicht zum Vortrag selbst, sondern ich habe jetzt zurzeit gerade mal Frigga Haug gelesen und da geht es darum, eine Ökonomie der Zeit zu entwerfen. Und da wollte ich nur fragen, ob es da Beziehungen gibt zur kritischen Theorie insbesondere, also hier zum Vorgetragenen. Also ich muss sagen, ich habe mich mit Frigga Haug nicht so sehr beschäftigt. Von daher, irgendwie, um diese Frage beantworten zu können, müsste ich dann bitten, dass du irgendwie noch mal mehr zu Frigga Haugs Ökonomie der Zeit irgendwie erstmal erzählst. Also es gibt ein Buch über die vier in einem Perspektive und da geht es eben um die Gleichwertigkeit von verschiedenen Formen von Arbeit. Also einmal eben gewerbliche Arbeit, Reproduktionsarbeit, also für Familie, Sorgearbeit und eben politische Arbeit und daneben aber auch für sich selbst, also Eigenarbeit. Und da gibt es eben dieses Postulat, dass man eben diese verschiedenen Formen der Arbeit eben verteidigen muss, indem man eben für all diese Formen der Arbeit eben Zeit als einen Anspruch definiert. Aber das eigentlich nur, fiel mir jetzt gerade nur in dem Zusammenhang ein, weil das eben ein aktuelles Thema ist, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe. Nur, dass das einfach mal so hier, dieses Stichwort einfach genannt wird, denke ich. Ja, also kann ich jetzt irgendwie nichts dazu sagen, wüsste ich irgendwie nicht, wie ich da anschließen könnte. Also ich habe mich ein bisschen näher mit Regina Becker-Schmidt beschäftigt und bei der spielt ja irgendwie nochmal in ihren Untersuchungen, also Regina Becker-Schmidt, eben Adorno-Schülerin und später Professorin für Sozialpsychologie, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, hat in den 80er Jahren ein Forschungsprojekt gemacht, was meiner Meinung nach also so methodisch und so schon auch an die frühen Forschungsarbeiten des Instituts für Sozialforschung sich daran ein Stück weit orientiert, eben auch versucht, eine sozialpsychologische Dimension nochmal mit reinzubringen. Sie hat untersucht die Situation von Arbeiterinnen zwischen Familie und also das waren Akkordarbeiterinnen in der Fabrik, deren Wandel irgendwie und Wechsel, ständiger Rollenwechsel zwischen der Akkordarbeit am Band und der Familienarbeit. Und da hat sie eben auch diese unterschiedliche Zeitaufteilung und die unterschiedliche Bedeutung, die Zeit eben in der Akkordarbeit spielt und in der Familie, während man eben in der Akkordarbeit darf man keine Zeit verlieren, so, sonst bleibt man dem Band hinterher. Und in der Familie, gerade im Umgang mit kleinen Kindern, muss man ja auch Zeit verlieren können, damit die ihren Raum haben, sich entwickeln können. Diese Dimension und wie sich das eben auf Frauen auswirkt, immer mit zwei unterschiedlichen Zeitökonomien da hin und her zu pendeln und sich mal auf die eine, mal auf die andere Zeitökonomie einlassen zu können. Damit hat Regina Becker-Schmidt sich beschäftigt, aber das ist das Einzige, was mir dazu einfiel. Wobei man in beiden Fällen sagen kann, in keinem ist die Frau Herr ihrer eigenen Zeit, sondern sie muss sich immer an bestehende Gegebenheiten anpassen. Was ich noch anmerken wollte, in unserem derzeit grassierenden Neofeudalismus werden ja die bestehenden Verhältnisse, die Adorno eben dort kritisiert hat, zementiert. Einerseits in den sogenannten Bedarfsgemeinschaften in Hartz-IV-Familien, wo man ja ganz gezielt auch eben diese alten Rollenschemata weiter fest einzementiert, das ist das eine. Zum anderen, was jetzt die Rolle der Frau als Pflegende und Sorgende angeht, kann man ja feststellen, dass sie da eben auch weiter drauf festgenagelt ist und auch das volle Risiko trägt. Wir haben es gerade heute, kleiner Artikel in der Leitartikel in einer der hiesigen Wurst- und Käseblätter, dass gerade was die Pflege von Angehörigen angeht, dass es da die Frauen zwischen 40 und Mitte, Ende 50 sind, die da herhalten dürfen und das dann auch bezahlen mit einem Karriereknick und später drohender Altersarmut? Der Beitrag zielt ja auf irgendwie, was ist mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung heute, welche Veränderungen geben es da? Also was ich sehe, du, wenn das okay ist, hast jetzt die eine Seite gesehen. Ich glaube also, dass wir da momentan nochmal, also sich das, wenn man mit dem Klassenbegriff irgendwie, also den irgendwie heute verwenden will auf unsere Gesellschaft, dass sich da klassenmäßige Unterschiede auch finden. Das ist einerseits, haben wir ja auch wahnsinnig, also erst in den letzten Jahren, also Diskussionen um die Frauenquote, die von konservativen Ministerinnen heute vertreten werden, wo man sich noch irgendwie vor 10 Jahren als Radikalfeministin mit so einer Forderung irgendwie positioniert hätte. Die sind heute anscheinend gesellschaftlich akzeptabel geworden. Wir haben an Frauen mit einem gewissen Bildungsabschluss gerichtet sehr viele politische Maßnahmen, die eigentlich auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zielen und teilweise auch auf Männer. Also ich glaube, man kann über das Elterngeld zum Beispiel irgendwie denken, was man will, was ja zumindest, also damit man die volle, das Elterngeld über den vollen Zeitraum beziehen kann, ist ja vom Gesetz zumindest vorgesehen, dass Männer auch 2 Monate lang beim Kind zu Hause bleiben müssen. Ich denke, das ist, man kann sagen, das ist zu wenig und warum irgendwie nicht die gleiche Zeit mindestens wie Frauen. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, also wer nimmt die Möglichkeit von Elternzeit in Anspruch, dann sind das irgendwie viel mehr Frauen und so weiter und so fort, kann man sagen, das geht nicht weit genug. Ich glaube, es gibt aber sehr wohl irgendwie, also man muss das auch zur Kenntnis nehmen, dass es sehr wohl politische Bestrebungen heute gibt, auch diese geschlechtliche Arbeitsteilung ein Stück weit aufzulösen. Und in anderen Feldern, das, was du eben erwähnt hast, bei den Bedarfsgemeinschaften, bei der Pflege von Angehörigen, von alten Angehörigen, da wird diese geschlechtliche Arbeitsteilung gleichzeitig wieder befestigt. Und mein Eindruck ist aber, dass es eben nochmal also auch was mit der Klasse jeweils zu tun hat, wer irgendwie auf eine traditionelle weibliche Tätigkeit festgeschrieben wird und wer eher nicht. Weil die einen, also die Frauen mit den besseren Bildungsabschlüssen, das sind ja diejenigen, die gehen irgendwie als ein, ja, gut ausgebildetes Humankapital verloren und vielleicht eher bei denen, die der Arbeitsmarkt sowieso nicht mehr brauchen kann, da ist man froh, irgendwie, wenn sie aus den Statistiken verschwinden und dann sollen die Pflegetätigkeit übernehmen. Also ich würde eine Tendenz darin sehen. Eine Tendenz schließt natürlich nie aus, dass irgendwie Einzelfälle und auch Einzelfälle in einem gehörlichen quantitativen Ausmaß irgendwie mal in die andere Richtung wiederfindet. Ja, ich finde insbesondere interessant den Aspekt, dass Adorno ja darauf hinweist, wenn die Frauen in den Arbeitsprozess, in den jetzigen Arbeitsprozess integriert werden, dass sie nur die gleiche pauschale Ungleichheit erleiden wie die Männer, die schon vorher darin integriert sind, und dass er ausdrücklich darauf hinweist, im Gegensatz zu dem, was gängige Frauenpolitik und Öffentlichkeit ist, dass eben mit der Integration der Frau in den Arbeitsprozess im Grunde genommen die Freiheit der Frau verwirklicht wäre und dass es nur einen sehr kleinen Teil innerhalb der Frauenbewegung gibt, die diesen darüber hinausweisenden Aspekt, den die kritische Theorie hat, aufgreifen und vertreten. Und das finde ich schon hervorhebenswert. Also deswegen habe ich das Zitat eben auch reingebracht, weil ja manchmal tatsächlich irgendwie und teilweise auch in der Frauenbewegung die Vorstellung, also bei manchen Feministinnen zumindest verbreitet war, ja, irgendwie, also gleiche Einbeziehung in die Arbeit irgendwie, also das wäre irgendwie dann schon irgendwie alles, was man sich unter Frauenemanzipation vorstellen kann. Gleichzeitig denke ich ja irgendwie, und also dass selbst das ja eigentlich nicht gelungen ist irgendwie, also diese Emanzipation irgendwie und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Arbeitsprozess, also würde ich sagen, ja, weil Frauen eben auch nach wie vor, das hab ich ja versucht darzustellen, dann nochmal irgendwie mehr mit Natur, mit Reproduktivität, mit sorgenden Tätigkeiten, irgendwie die Verantwortung wird ihnen ja trotzdem immer noch mehr zugeschrieben. Ja, wenn ich noch ergänzen darf, weil dieser Aspekt auf das Buch von Frigga Hauck, die vier in einem Perspektive, erscheint mir deshalb auch besonders wichtig und erwähnenswert, weil sie eben, also Frigga Hauck, sehr viel differenzierter auf diese Frage der Bedingungen von Emanzipation eingeht, nämlich diese Vierteilung. Und wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass sie sozusagen eine Gleichwertigkeit dieser vier Aspekte darstellt, die dann auch für Frauen gelten müssten und würden. Und dass erst auf so einem Hintergrund vorstellbar ist, dass sowas wie Emanzipation der Frau oder der Gesellschaft insgesamt stattfindet, weil nämlich alleine diese Eingliederung in den Arbeitsprozess, zumal mit der Zuspitzung, dass es jetzt noch um bessere Karrieremöglichkeiten für Frauen gehen soll, überhaupt nicht getan ist, sondern eigentlich eine politische Irreführung ist. Mir gehen da zwei Aphorismen von Adorno durch den Kopf. Die sind in Minima Moralia, stehen in Minima Moralia. Von dem einen weiß ich den Titel, von dem anderen habe ich ihn vergessen und kann nur ganz unscharf den Inhalt wiedergeben. Der eine ist Novissimum Organon, den kennen Sie vielleicht, der steht ganz am Ende, ziemlich am weit hinten. Da behauptet Adorno ja, dass mit der Integration der Arbeitskraft die Arbeitskraft nicht nur der wahren Form subsumiert wird, sondern wirklich, wirklich im physischen Sinn verdinglicht wird, also zum Ding wird, zum Produktionsmittel selber wird und die Menschen sich so zurichten müssen, dass sie praktisch zur Gänze als Produktionsmittel funktionieren, sodass von dem Subjekt, von dem Ich, dass das einfach nur noch ein abstrakter Zurechnungspunkt ist des funktionierenden Produktionsmittels und sonst gar nichts mehr. Und das entspricht ungefähr dem, was Niklas Luhmann positiv in der Systemtheorie als positiv beschreibt. Ist es aber so, dass dieser Leib ungeschlechtlich geworden ist. Also die Geschlechtskategorie spielt keine Rolle mehr. Als Produktionsmittel ist man nicht Mann oder Frau, sondern beides nicht. Man ist sozusagen ein sachliches Es und hat seinen Verstand so zu benutzen, dass man auch so funktioniert und hat sich auch so herzustellen, dass man so funktioniert und das andere ist sozusagen ein mitgeschlepptes, zufälliges, äußerliches geworden. Ein anderer Aphorismus geht in dieselbe Richtung, da kann ich den Titel nicht wiedergeben, da sagt Adorno, was heißt denn Mann so ungefähr? Alle Männer sind zu Angestellten geworden, ja, das kommt ja hier vorne auch vor und alle Frauen werden auch zu Angestellten. Und wir sind uns sozusagen, unser Wesen ist das Angestelltsein. Wenn ich aber angestellt bin, bin ich nicht mehr Mann oder Frau. Das geht ja im Grunde genommen in dieselbe Richtung, sondern ich stelle mich eben an oder ab. Ne? Mhm. So wie der Betrieb es verlangt. Und das kann ich aber als Vordermann eigentlich gar nicht, mich so an oder abzustellen. Das wissen wir ja, sobald wir noch nicht ganz so zugerichtet sind. Und das läuft doch eigentlich dann darauf hinaus, dass Frauenemanzipation eigentlich eben auf die Abschaffung des Unterschiedes hinausläuft. Also auf die Abschaffung insofern, als dieser Tauschwert, diese abstrakte Qualität, es ist ja auch abstrakte Arbeit, in der man funktioniert, dass man sich so zurichtet, eben das nicht mehr ernsthaft von Frau und Mann die Rede sein kann, Ja, wir sind noch Frauen und Männer, aber das ist, da bleibt so ein Rest, verstehen Sie? Aber also, es ist wirklich eigentlich nicht mehr wichtig. Also ich soll jetzt argumentieren, warum Geschlecht meiner Meinung nach irgendwie trotzdem, was Sie geschildert haben, nach wie vor eine Rolle spielt, oder? Also so verstehe ich deinen Beitrag jetzt. Da würde ich sagen, ja, du hast gesagt, dass Adorno in dem Aphorismus, die menschliche Arbeitskraft oder die Menschen selber nur noch als ein Produktionsmittel, nur noch eben als die Arbeitskraft sieht und ihnen alles andere zu einem zufälligen Äußeren geworden sind. Und da würde ich halt in Frage stellen, inwieweit das tatsächlich irgendwie, also das ist natürlich eine Zuspitzung irgendwie, die Adorno da formuliert, eine gesellschaftliche Tendenz, die er sieht. Da würde ich sagen, ja, würde ich wahrscheinlich auch zustimmen. Gleichzeitig ist es ja aber so, also ich meine, wir werden ja nicht als Arbeitskraft geboren. Wir machen irgendwie einen ganzen Haufen andere Erfahrungen irgendwie, bevor wir erstmal unsere Arbeitskraft veräußern, in der Regel. Also zumindest heute irgendwie. Kindheit und Jugend haben sich immer weiter verlängert. Und das findet sich ja, darauf bin ich jetzt in meinem Vortrag gar nicht eingegangen, aber genau diese Bedeutung eben frühkindlicher Erfahrungen ist ja auch was ganz Wichtiges bei Horkheimer, aber auch bei Adorno. Diese Erfahrungen, die gerade von den beiden dann irgendwie wieder in der Beziehung des Kindes zur Mutter irgendwie zugeschrieben werden. Diese Erfahrung eben einer unbedingten Zuwendung, einer nicht an bestimmte Erwartungen gebundenen Zuwendung von der Hauptbezugsperson. Bitte? Ich würde sagen, die gibt es nach wie vor, ja. Aber wir haben, entschuldige, dass ich den Vorteil, wir haben auch noch andere Beiträge. Also und in diesem Prozess, also ich würde sagen, da werden einerseits positive Erfahrungen gemacht, Glückserfahrungen, von denen später gezehrt wird und so argumentieren ja auch Adorno und Horkheimer, dass eben in diesen frühen Kindheitserfahrungen auch Erfahrungen unbedingten Glücks gemacht werden, die später irgendwie noch so eine Ahnung irgendwie davon, dass diese Gesellschaft nicht alles sein könnte, möglich machen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, ein Prozess der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Und insofern irgendwie sind diese Arbeitskraftbesitzer, irgendwie diese Menschen, die tendenziell nur noch Produktionsmittel werden, spielt die Kategorie Geschlecht da nach wie vor eine Rolle. Und ich würde auch denken, dass heute eigentlich Geschlecht in Arbeitsverhältnissen noch mal mehr eine Bedeutung spielt, als es zum Beispiel in einer Akkordarbeit getan hat. Also da hat Geschlecht vielleicht insofern eine Rolle gespielt, dass Frauen noch mal billiger waren als Männern, aber der Maschine war es relativ egal irgendwie, wer da dahinter steht. Das ist aber in Arbeitsverhältnissen, die noch mal irgendwie den Anspruch haben, dass man ja seine ganze Person da einbringen muss, seine ganze Kreativität. Da werden noch mal irgendwie, ja, auch sowas wie geschlechtsspezifische Sozialisation wird dazu eine Ressource, die in den Arbeitsprozess eingebracht wird. Wäre meine These. Dort war noch eine Meldung, bitte. Also ich würde jetzt denken, die Diskussion jetzt geht ja jetzt sehr stark um die geschlechtliche Arbeitsteilung und dann irgendwie so ganz grundverschiedene Einschätzungen von, das ist irgendwie nur eine politische Irreführung oder da ist irgendwie gleich die absolute Emanzipation, wenn alle am Arbeiten sind. Und da irgendwie, also aus deinem Vortrag eher so rausziehen würde, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, in denen Frauen zur Frau gemacht werden, um da eben auch Herrschaft auszuüben. Und da, also würde das irgendwie auch als Stärke sehen, dass es irgendwie einmal aktuelle Prozesse sind der geschlechtlichen Arbeitsteilung, dann aber auch grundlegendere Prozesse, in dem eben die Beherrschung von Natur als Subjekt konstituierendes Moment eben in Abgrenzung zur Frau, die Frau auch immer zur, also stärker in Richtung Natur rückt und darüber so grundlegende Prozesse, die irgendwie, also dass es einmal so dieses Moment gibt, es gibt eine Emanzipation innerhalb der Gesellschaft, in der Frauen möglichst weit diesen männlichen Status bekommen und der irgendwie vielleicht über eine Zurücknahme von dieser Arbeitsteilung irgendwie auch möglichst weit realisiert werden kann. Und andererseits aber, solange Naturbeherrschung so funktioniert, wie sie in kapitalistischen Gesellschaften passiert, es immer diese Abspaltung der Natur in irgendwas geben muss, was dann eben in unserer Gesellschaft traditionell projiziert wird auf die Frau. Ja, dem würde ich zustimmen. Also, das ist ja, dass Frauen einfach irgendwie, also Frauen sind ja auch nicht die einzigen, denen irgendwie diese stärkere Nähe zur Natur unterstellt wird. Aber ich glaube, solange wir noch ja in dieser Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft leben, in einer Gesellschaft, die irgendwie also auf Naturbeherrschung, Trennung von Natur beruht, wird es immer etwas geben, wo eben ja, einfach weil wir auch irgendwie natürliche Wesen sind, muss man diese Natürlichkeit immer irgendwo hin projizieren. Und es waren eben traditionell Frauen, auf die man es projiziert hat. Aber ich denke, da gibt's ja auch dann Anknüpfungspunkte. Es wurde ja auch anderen Rassen irgendwie mehr Sexualität, mehr Naturnähe und so weiter und nach wie vor unterstellt. Ich glaube, da gäb's auch einen Anknüpfungspunkt, so, weil ja heute in feministischen Theoriediskussionen viel über Intersektionalität, also Überschneidungen verschiedener Ungleichheitskategorien, Identitätskategorien, Unterdrückungsverhältnisse, je nachdem, wie man das immer fasst, geht. Weil ich glaube irgendwie, also über diesen Punkt Naturbeherrschung und Projektion irgendwie bestimmter Gruppen verweisen auf Natur, da wäre irgendwie ein Punkt, wo man sich aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive mit Intersektionalität auseinandersetzen könnte oder ansetzen könnte. Ja, danke erstmal für den interessanten und spannenden Vortrag. Ich habe gar nicht so sehr eine inhaltliche Frage, sondern eher, wo du hin möchtest mit deinem Vorhaben. Ja, ich weiß, das ist immer eine ganz blöde Frage, aber also du musst ja eine bestimmte Zielsetzung haben und ob du die kritische Theorie, wenn man so will, verteidigst, also gegen feministische Einsprüche, oder ob du selber eine Art Theorie aufbauen möchtest anhand der kritischen Theorie. Und wie du vorgehst, also ob du schon eine Fragestellung hast und schon vielleicht bestimmte Thesen, die du präsentieren kannst, oder ob du da mittendrin im Work in Progress bist. Also du hast ja am Anfang gesagt, so, dass du auch gerne sowas debattieren möchtest. Ja, ich glaube, ich fange am besten damit an, irgendwie, also wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Und das war, ich habe halt irgendwann in meinem Studium irgendwie die kritische Theorie kennengelernt. Ich habe mich vorher schon mit feministischen Fragestellungen beschäftigt, war einfach wahnsinnig beeindruckt irgendwie von kritischer Theorie. Ich kannte vorher auch andere irgendwie, also Bourdieu oder sowas hatte ich in meinem Studium schon von gehört. Aber ich dachte mir dann irgendwie, also als ich das kennengelernt habe, wow, das ist nochmal irgendwie eine ganz andere irgendwie Dimension von kritischer Gesellschaftstheorie und war davon einfach fasziniert und habe dann aber eben halt auch irgendwie so festgestellt immer wieder, naja, aber da gibt's ja irgendwie zu Geschlecht auf den ersten Blick irgendwie überhaupt nichts so dazu. Und nachdem ich mich vorher eben mit feministischen Fragen schon beschäftigt hatte, hat mich das dann halt irgendwie auch weiter beschäftigt. Also warum gibt's diese Leerstelle da? Gibt's da wirklich auch überhaupt nichts dazu? Ja, und ich bin immer noch dabei, also mich da durchzuwühlen, also was ist überhaupt in den Primärtexten von Adorno, Horkheimer, aber auch Marcuse, Löwenthal, Benjamin überhaupt zum Geschlechterverhältnis zu finden gibt, und dann auch nochmal an feministischer Sekundärliteratur, weil da war eben auch erstmal mein Eindruck, also Frauen- und Geschlechterforschung heute, da gibt's keine Bezüge mehr auf die frühe kritische Theorie, da wird überhaupt nicht mit gearbeitet. Und ich dachte zunächst auch mal, vielleicht haben sich Feministinnen da nie drauf bezogen, und bin mittlerweile aber gerade auf Literatur aus den 80er Jahren, da gibt's durchaus einiges, wo sich aus feministischer Perspektive viel mit der Dialektik der Aufklärung, mit dem Rationalitätsbegriff auch beschäftigt wird, gestoßen. Und ja, ich habe noch keine konkrete Fragestellung. Ich beschäftige mich seit 2 Jahren damit und bin aber einfach immer noch beim Texte ausfindig machen, durchlesen und versuchen irgendwie das zusammenzufinden. Und es Also es würde mir darum gehen, ich würde mir nicht anmaßen, eine kritische Theorie des Geschlechterverhältnisses zu schreiben. Also das wird es irgendwie auf keinen Fall. Ich glaube momentan, dass es eher in die Richtung geht, überhaupt die feministische Rezeption der kritischen Theorie mal vorzustellen. Wo haben Feministinnen sich mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt? Wo haben sie Stellen gefunden, die sie fruchtbar fanden? Wo haben sie Kritik an der kritischen Theorie geübt und warum? Ist diese Kritik so tragbar aus meiner Sicht oder nicht? Also ich glaube, dass es eher auf eine Aufarbeitung der feministischen Rezeption rauslaufen wird und mit dem Impuls auch nochmal aufzuzeigen, anzuschließen an aktuelle Diskussionen der Frauen- und Geschlechterforschung und vielleicht auch an Dimensionen, die eben, weil sich eher an anderen theoretischen Ansätzen heute orientiert wird, vor allem an Foucault-Diskurstheorien, überhaupt nicht mehr an irgendwie nur Marx'schen Theorien. Sowas sucht man meiner Meinung nach in der Frauen- und Geschlechterforschung heute vergeblich. Also da nochmal aufzuzeigen mit der frühen kritischen Theorie, was eben unter den Tisch fällt oder was man gewinnen könnte für Frauen- und Geschlechterforschung heute, wenn man sich wieder stärker an der frühen kritischen Theorie auch orientieren würde. Aber es ist noch Zukunftsmusik. In Anbetracht der ein bisschen fortgeschrittenen Zeit möchte ich euch mit euren Beiträgen, also bin ich euch hier auch noch auf der Liste, habe, um mit euren Beiträgen ein bisschen zu bitten, ein bisschen zu bescheiden und dann darf ich dir Okay, dann versuche ich es kurz zu machen. Ihr habt ja jetzt gerade ein bisschen gegeneinander verhandelt. Also es kam von da unten aus der Ecke irgendwie, dass die Geschlechterfrage, also die Aufteilung in Reproduktions- und Produktionsarbeit sich im Zeitverlauf, zurückentwickelt oder weniger bedeutsam ist. Und es eher, also ein Stichwort Humankapital, eher egal ist, wer die Leistungen erbringt. Und ich hätte jetzt vielleicht eine These, die versuchen könnte, das beides zusammenzubringen, weil die, also du hast es ja auf Odysseus aufgebaut, ganz anschaulich, dass es hauptsächlich um die Zuschreibung von Attributen geht. Und das sagt ja die klassische, also die aktuelle Gender-Forschung geht ja auch immer viel davon aus. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was du halten würdest von der These zu sagen, dass diese Zuschreibung von Attributen, die konstitutiv für Mann oder Frau sind, ob das nicht eher kurzweilige Legitimationsstrategien sind, um eben mal sagen zu können, die Frau muss an den Herd ganz platt oder mal sagen zu können, wir brauchen starke Frauen in Führungspositionen. Also, dass man beide Perspektiven beibehalten kann. Also einmal zu sagen, es hat eine kapitalistische Integration gegeben und das ist nicht mehr so schwarz und weiß trennbar in Produktion und Reproduktion. Andererseits aber an der These festhalten kann, dass die Zuschreibung von Attributen von Weiblichkeit eine zentrale Bedeutung haben. Also ich glaube, auf die heutige Situation bezogen, würde ich dir zustimmen, also dass solche Zuschreibungen halt ja auch je nach Bedarf irgendwie mal aktualisiert werden, mal dethematisiert werden. Wenn man sich jetzt aber die Argumentation von Adorno oder von Horkheimer anschaut, also sie gehen davon aus, irgendwie, dass es ja, es kam, glaube ich, in den Zitaten zumindest auch so ein bisschen durch, dass es nicht nur eine Zuschreibung ist, sondern dass am Anfang, wenn man so will, also ich meine, Sie sprechen ja nicht wirklich irgendwie von dem Ursprung davon, aber wenn man halt eben weit zurückgeht irgendwie, dann ist das nicht nur Zuschreibung, sondern es war bei Ihnen einfach tatsächlich eine physische Überlegenheit, eine physische Stärke des Mannes, die eben dann die schwächere Frau, der diese Arbeitsteilung eben aufgezwungen hat, so. Dann gab's. Ich möchte noch einmal auf meinen ersten Beitrag zurückkommen und ich war nicht mit der Antwort so. Sagen wir mal, weiß auch noch nicht, ne? Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Vorschlag, also der vielleicht sehr viel mehr auf die moderneren Verhältnisse eingeht. Könnten Sie sich vorstellen, also wenn das so richtig ist, wie Adorno das in Minima Moralia gesagt hat, dann ist das unmöglich, dass diese Zuschreibung in Zukunft noch eine große Rolle spielt. Die Arbeit ist abstrakt, die kennt diese Eigenschaft nicht. Du funktionierst als Instrument. Aber die Arbeit ist doch gleichzeitig, also auch als abstrakte Arbeit ist sie doch gleichzeitig immer noch konkrete Arbeit. Na. Also da haben Sie aber eine sehr merkwürdige Substanzvorstellung von der Art, wie Arbeit passiert. Also, da würde dann auch dazugehören, wir unterstellen das einfach mal, dass der Prozess so weitergeht, dass alle Frauen in den abstrakten Betrieben tätig sind. Die Quote ist erfüllt, es gibt 50% im Management des Kapitals, überall in der Industrie, im Bankensystem und so weiter und so weiter. Das spielt alles keine Rolle mehr. Das wird in unserer Gesellschaft doch durchaus auch als Fortschritt begriffen, diese Form von Emanzipation, dass jeder im gleichen Maße tätig ist und sich eigentlich völlig zum Produktionsinstrument macht, dann muss auch die Kindererziehung professionalisiert werden und in dieser verdinglichten Form stattfinden. Dann haben Sie diese Urerfahrung, von der Sie gerade gesprochen haben, die kann es dann eigentlich doch so gar nicht mehr geben, weil das auch eine Form von abstrakter Dienstleistung ist, in der das vollzogen wird. Wir stellen uns das jetzt mal so weiter vor. Einfach mal hypothetisch, das würde wirklich so gehen. Ich habe übrigens auch mal vor... Ja, ich muss das mal ein bisschen erläutern, damit das verstanden wird. Also, ich würde... Voraussetzungen, ja. Dann aber jetzt mal dann kann das so nicht mehr funktionieren. Aber wenn gleichzeitig dieses Bedürfnis aus inneren Gründen, dass also das Bild der unentstellten Natur entspringt erst in der Entstellung als ihr Gegenteil. Die Gesellschaft braucht das also, braucht die Projektion dieses Bildes auf etwas. Mhm. Aber es gibt diesen Gegenpol nicht mehr, weil die Frau auch Angestellte geworden ist wie der Mann. Dann könnte doch die Entwicklung, die wir im New Age im Moment haben, die wirklich modernste Ideologie, affirmative Ideologie sein, die uns nämlich sagt, jeder ist Mann und Frau. Jeder ist die Einheit der Gegensätze. Der Mann hat die Frau in sich und die Frau hat den Mann in sich. Manchmal sind wir Mann, manchmal sind wir Frau. Und es kommt darauf an, dass wir die beiden Anteile in uns selber integrieren, weil wir alle in uns selber Mann und Frau sind. Ja, also als eine kurze Antwort darauf noch, ich weiß jetzt nicht irgendwie, wie ich das mit dieser New Age Geschichte Wechsel zwischen Mann, Frau irgendwie und wir tragen beides in uns, wie ich darauf antworten soll, aber was mir noch einfiel in dem Zusammenhang, ist eine Studie, die ich sehr lesenswert finde, von Mechthild Rumpf von Ende der 80er Jahre zum Bild des Mütterlichen bei Horkheimer, weil Horkheimer ja auch diese These vertritt. Also beim frühen Horkheimer hat Mütterlichkeit eben noch dieses Potenzial der positiven Glückserfahrung, was das Kind da macht. Und Mütterlichkeit steht für die Utopie. Und mit der Erwerbstätigkeit von Frauen, argumentiert Horkheimer, ist eben dann diese Erfahrung unbedingter Zuwendung und Glück mit der Mutter nicht mehr möglich. Und ich finde, Mechthild Rumpf argumentiert sehr differenziert in diesem Buch eben dagegen, dass solche Erfahrungen sehr wohl möglich sind. Ja, ich habe eine Anmerkung zu deinem Vortrag, und zwar finde ich es ja interessant, dass die Stärke der kritischen Theorie eigentlich ist, das, was in dem Vortrag von Dirk Braunstein auch einmal kurz zitiert wurde, also zart ist einzig das Gröbste, kein Hunger oder kein Leid soll sein. Und wenn jetzt, also bei dieser Kreatürlichkeit und Natürlichkeit, die du in deinem Vortrag erwähnt hast, des Menschen, die ja nichts gänzlich zu Überwindendes sein darf, sondern eben diesem zweckgerichteten Charakter weichen muss, was die kritische Theorie vorführt und kritisiert, dann ist es ja interessant, dass die kritische Theorie sich fragt, wieso es nicht zu einem wahrhaft menschlichen oder versöhnten Zusammenleben kommt, sondern die Menschen sich den Zwang antun und sich dieses beschädigte Verhältnis der Geschlechter entwickeln konnte oder warum das schon so lange besteht. Und ich denke, vielleicht wäre es eine interessante Erweiterung deiner Ausführung, dass man eben nach der Möglichkeit der Versöhnung der Geschlechter in der kritischen Theorie fragt. Also wenn jetzt was in der Projektion der Naturnähe auf die Frau zum Hass und zu einem Ungleichgewicht führt oder zu einem beschädigten Verhältnis der Geschlechter. Da wäre ja sozusagen mit diesem Rückgriff, dass eigentlich die Stärke der kritischen Theorie auch war, die Natürlichkeit des Menschen nicht verabschieden zu wollen, wäre es auch eine interessante Frage, wie eben die Versöhnung mit dieser Natürlichkeit, die in der Frau scheinbar aufgehoben oder da rein projiziert, wie auch immer, ist, wie es eben mit dieser Versöhnung der Geschlechter bestellt wäre. Also ich denke, das war jetzt irgendwie nicht als Frage gemeint, weil als Frage kann ich das auf keinen Fall beantworten. Aber ich, ja, genau. Also ich würde auch sehen, dass ein verändertes Geschlechterverhältnis, also oder die kritische Theorie ermöglicht, eine Veränderung des Geschlechterverhältnisses eben grundlegend zu denken, dass dazu eben auch ein anderes Mensch-Natur-Verhältnis gehört. Dass die Menschen eben ihre Natürlichkeit nicht mehr leugnen müssen. Und das finde ich auch wieder irgendwie das Spannende an der frühen kritischen Theorie, wenn man sie jetzt heute mit Diskussionen in den Gender Studies in Verbindung bringt, wo ja der Fokus meiner Wahrnehmung nach immer noch sehr stark darauf ist, dass man eigentlich versucht, alles, was eben Natur ist, irgendwie als gesellschaftlich zu dekonstruieren und dass das als Spitze irgendwie der Kritik verstanden wird, während ja die kritische Theorie genau, also ich meine, sie erkennt diesen gesellschaftlichen Charakter der Natur, aber sie will die Natur eben nicht nochmal austreiben und das sehe ich als ein Problem irgendwie an aktuellen Diskussionen in den Gender Studies. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf den Redebeitrag oder die Redebeiträge von Heinz Gess eingehen. Und zwar würde ich sagen, dass du ja ein bisschen recht hast. Also, dass man ja erstmal den Eindruck hat, dass sozusagen als Werkzeug es egal ist, welches Geschlecht man trägt. Aber davon erstens darauf zu schließen, dass Geschlecht überhaupt keine relevante Kategorie mehr ist, finde ich falsch, weil gerade Geschlecht ja häufig dann das ist, was als Rückzugspunkt benutzt wird, wo man noch ich selber sein kann. Also wo diese ganze Ideologie von Identität hinwandert, wenn man es denn schon im Arbeitsleben nicht mehr sein kann, dann wenigstens im Privaten und im Geschlecht. Und auf der anderen Seite haut das natürlich auch nicht so ganz hin, weil das natürlich, was Adorno in Novissimum Organum beschreibt, ganz klar eine Übertreibung ist. Und deshalb natürlich auch über das, was da real ist, hinweggeht. Und dass man natürlich sagen kann, dass sowohl die Politik als auch das Kapital sozusagen eigentlich keinen Geschlechtsunterschied macht, aber die Geschlechtsunterschiede dort zum Tragen kommen. Also wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt, wie begründet wird, dass Frauen im Militär aktiv werden, was natürlich zusammenhängt mit einer anderen Vorstellung von Kriegen, wo man dann sozusagen als Peacekeeper unterwegs ist, was dann auch zusammengefriemelt wird mit bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit als denen, die da irgendwie die dafür sozusagen besser geeignet sind oder so, dann kann man natürlich schon feststellen, dass es da sozusagen Unterschiede dessen gibt, wofür Leute gebraucht werden sollen oder wollen. Und natürlich kann man sagen, dass Geschlecht gleichzeitig immer auch was Dysfunktionales hat für den Kapitalismus. Aber ich würde sagen, dass sich eigentlich in diesen Tendenzen, die Barbara auch gerade angesprochen hat, wo es ja zum Beispiel in poststrukturalistischer Theorie eben darum geht, tatsächlich Geschlecht zu dekonstruieren oder es sozusagen verschiedene Ansätze gibt, die relativ populär sind, wo es darum geht, Geschlecht zu nivellieren, dass man darin vielleicht wirklich Spuren dessen findet, was Heinz eben angesprochen hat, nämlich dass sozusagen Geschlecht nicht mehr substanziell ist, wie es eben in so einer klaren Arbeitsteilung noch gewesen ist. Ja, also dem würde ich auch zustimmen und da würde ich sagen, also genau, man muss irgendwie diese Wende ja zu manchen poststrukturalistischen Theorien und dieser Dekonstruktion von Geschlecht, also dann nochmal, es ist ein interessantes Phänomen, finde ich, irgendwie das zu beobachten, was ja aber dann wieder innerhalb der Gender Studies eigentlich nicht mit diesen Prozessen, die du irgendwie... Ja, genau, da ist es affirmativ gemeint und die Möglichkeiten irgendwie, also wie, warum das überhaupt zu dieser Verschiebung in der Theorie hinkommt, irgendwie zu einer Dekonstruktion von Geschlecht, das wird eben in den Gender Studies nicht reflektiert. Danke. Danke.